Вы верите в любовь? Glauben Sie an die Liebe? Вы верите в то, что можно заниматься сексом на детских площадках? Glauben Sie, dass Leute, die verliebt sind, Sex auf Spielplätzen haben? Вот это слово «секс», оно звучит как удар хлыста. Das Wort klingt wie ein Peitschenschlag. Sex. Sex. Хлыст. Свист. Anfrage an Radio Jerewan. Trifft es zu, dass man sich auf einer Toilette eine delikate Krankheit holen kann? Im Prinzip ja. Aber warum so umständlich? Wir haben eine Menge illegalen Kram in den Toiletten gemacht. Лучшие, знаете, я все время сказал, лучшие уроки полового воспитания – это русская литература. Die beste sexuelle Erziehung ist die russische Literatur. Толстой, Чехов, Достоевский. Sex in Russland. Zwischen Prüderie und Porno. Feature von Thomas Franke. Слово секс мы взяли как чужое, иностранное. Das Wort Sex haben wir aus dem Ausland übernommen. Это у них означает пол. Bei denen heißt das Geschlecht. Половые отношения. Владимир Жириновский, Vorsitzender der rechtspopulistischen liberal-demokratischen Partei Russlands, in einem Fernsehinterview Anfang 2014. Intim, тоже это их слово, так сказать, близкие отношения. Das Wort intim haben wir auch von ihnen. Für nahe Beziehungen. Даже wir sind so schamhaft, dass wir nicht mal eigene russische Wörter erfinden können. Слова. Придумать для обозначения. Мы идем к одному месту, где я однажды занималась сексом. Wir gehen zu einem Ort, an dem ich mal Sex hatte. У меня был период в жизни, когда я много занималась сексом. Es gab in meinem Leben eine Zeit, in der ich viel Sex auf der Straße hatte. Любимым было были детские площадки. An unterschiedlichen Orten. Am liebsten auf Kinderspielplätzen. Ich hatte damals einen Freund, der 4 oder 5 Jahre jünger als ich war. Und es war für uns ein großes Problem, sich in der Wohnung zu lieben. Deshalb haben wir immer Plätze gesucht, um irgendwo Sex haben zu können. Wir brauchten einfach nur eine Horizontale, um es zu tun. Tatjana, Jahrgang 1977, Tanzpromoterin. Wohnt mit ihrem Mann und der Schwiegermutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir hatten unter Büschen Sex, ohne irgendeinen Schutz, nichts, was uns verdeckt hat. Aber uns hat eigentlich niemand gesehen, denn es war spät, zwischen 10 oder 11 am Abend. Wir haben die ganze Nacht dort verbracht, bis 5 Uhr morgens. Erst hatten wir Sex, dann haben wir ein wenig geschlafen und dann sind wir nach Hause gegangen. Und danach bin ich zur Arbeit gegangen gegen 9. In dem Sommer hatte ich annähernd keinen Schlaf. Anfrage an Radio Jerewan. Kann man auch die Liebe sozialistisch planen? Im Prinzip ja. Aber es wäre schade um die Liebe. Все, идем. Это веселая, хорошая тема. Я с удовольствием буду рассказывать. Das ist ein lustiges Thema. Da erzähle ich gern, woran ich mich erinnere. Nico, Jahrgang 1937. Maler mit eigenem Atelier. У художников в советское время было очень выгодное положение, преимущественное положение. In der Sowjetzeit waren Künstler in einer sehr vorteilhaften Lage. У кого были мастерские. Все буквально друзья, знакомые, друзья друзей. Все говорили: старик, можно ключик на один час? Alle fragten, Freunde, Bekannte, Freunde von Freunden. Дай, пожалуйста, ключик на один час. Alter, kann ich das Schlüsselchen für eine Stunde haben? Приходил с подругой или со своей коллегой, смотрели. Oder jemand kam mit einer Freundin oder Kollegin. Sie schauten sich meine Arbeiten an. Ты можешь часик погулять, а мы у тебя останемся. Dann nahm er mich zur Seite in die Küche und sagte: Könntest du vielleicht ein Stündchen spazieren gehen? Und wir bleiben hier? Конечно, я Ich habe ihnen natürlich immer nicht nur mit vollem Verständnis, sondern mit großer Freude den Schlüssel gegeben. Ich werde selbst unter Folter niemals sagen, wer mit wem hier war, wem ich den Schlüssel gegeben habe. Es kam sogar vor, dass das sehr enge Freunde von mir waren, und zwar Mann und Frau. Aber beide haben zu unterschiedlichen Zeiten um den Schlüssel gebeten. Das war toll. Ich erinnere mich nicht, eventuell war es hier. Ich erinnere mich, dass es hinter dem Theater war. Es war in diesem Hof. In der Ecke dort. Da haben noch Leute gearbeitet. Und es war noch recht hell, denn es war Sommer und vielleicht 10 Uhr abends. Und wir haben es einfach hier gemacht. Ich war viel jünger und sah besser aus. Ich denke, die haben den Anblick genossen. Wir hatten keine Angst, von Unbekannten gesehen zu werden. Aber von den Eltern. Das war viel komischer, als von Fremden gesehen zu werden. Ich bin keine Exhibitionistin. Ich dachte, es ist doch sinnlos, mein Sexualleben einzuschränken, nur weil ich keinen Platz habe. Mir war egal, ob das gesetzeswidrig ist. Ich wollte Sex. Es war nicht verbunden mit meinen sexuellen Perversionen. Das war eine soziale Frage. Anfrage an Radio Jerewan. Ist Sex immer schmutzig? Nur, wenn man es richtig macht. On English and with Charlotte I talk Russian and he talks German. A lot of girls were dating me because I'm a foreigner. Viele Mädchen haben mich gedatet, weil ich ein Fremder bin. But it was more about cultural things, about. Aber es war mehr wegen des Geldes und der Sicherheit. Because there was a time where Germans or foreigners were considered to have more money and to be more secure. Es gab eine Zeit, als es von Deutschen und Fremden hieß, sie hätten mehr Geld und man wäre sicherer. Auch das hat sich verändert. Für die meisten Mädchen ist das heute kein Thema mehr. Vielleicht auf dem Land, in den Regionen, wie Krasnojarsk zum Beispiel. Denn Provinzstädte sind manchmal echte Scheißlöcher. Und für sie wäre das schon gut, nach Moskau zu kommen. Für Moskowiter ist das aber kein Thema. Das ist ein Vorurteil. Das gibt es nicht. Deutsche haben sehr große Schwänze. Das ist ein Vorurteil, dass alle Deutschen so sind. Und deshalb gibt es manchmal Scherze. Oh, wirklich? Er ist Deutscher und hat einen großen Schwanz. So was. Und andere haben einen kleinen Schwanz. Und wenn Mädchen einen deutschen Mann treffen, dann ist für sie sicher, der muss cool sein beim Sex, denn er ist Deutscher. Deutscher Porno, das ist cool. Und sie glauben daran. Chris, Jahrgang 1971, Partyorganisator, DJ. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Kam vor 10 Jahren nach Moskau. Chris hat mit etwa 250 Frauen in Moskau geschlafen. Selbstauskunft. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Fucking Moskau. Im Verlag selber war es nicht explizit genug, das Buch. Also die wollten mehr mehr Sex, mehr Porno, richtig so Feuchtgebiete. Und seine russische Frau Lisa, Jahrgang 1989, Schauspielerin. I like our sexual life. It's crazy. Ich mag das Sexualleben mit Chris. Ich bin total zufrieden. I never thought about, it was better with this or better with that. I never thought about it. Ich habe noch nie gedacht, es war besser mit dem oder dem. Das Ergebnis des gemeinsamen Sex heißt Charlotte. 5 Monate. Der Hund heißt Muhakel. Das ist altbayerisch und steht für Hundling, für Hochdeutsche ein Schlawiner. Die letzten 2 Jahre meiner freien Zeit war ich auf der Suche nach einer festen Freundin oder einer Frau. But I simply couldn't find one. And you know, with this one I had really good feeling and it was right. Und mit ihr ging es mir gut. Und jetzt, 2 Jahre später, 1,5 Jahre später, länger ist es noch nicht, denke ich das immer noch. Ich bereue keine Minute. Und es war gut, mich zu verändern. I heard from many Russian women that Russian men are not paying a lot of attention to their sexual needs. Ich habe von vielen russischen Frauen gehört, dass russische Männer den sexuellen Bedürfnissen ihrer Partnerinnen nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Fremde seien da anders, nehmen mehr Rücksicht. I'm not saying Germans, but foreigners are paying more attention. You know, they take care of what. Die kümmern sich darum, was eine Frau braucht, dass sie auch einen Orgasmus bekommt. They do the 2-minute self treatment. Und nicht nur die 2 Minuten Selbstbeschäftigung. I don't know. I cannot say that Russian men are so bad. Ich kann nicht sagen, dass russische Männer so schlecht sind. Es hängt vom Einzelnen ab. I had boyfriends. Ich hatte Freunde, die waren Russen. And they were okay. Lisa ist russisch-orthodox und gläubig. И вот мы достигли времени. Когда псевдокультура, wir haben eine Zeit erreicht, in der eine Pseudokultur, пронизанная грехом, durchzogen von Sünde, но вошедшая в плоть и в кровь, das Leben des modernen Menschen durch und durch durchdrungen hat und die Familie bedroht. Patriarch Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, während einer Messe im Kreml. All das geschieht, weil das Fleisch sich regt, der Instinkt ruft. Und all das passt sich ein in die einfache Logik der Befriedigung der eigenen Leidenschaften. Actually, I read a few weeks ago article that masturbation ich habe vor ein paar Monaten in einem Artikel gelesen, dass Porno gucken und Masturbieren Männer umbringt. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Wenn ich das aber als Gläubige betrachte, aus der Kirchenperspektive, klar, dann sollten sie das nicht machen. Und selbstverständlich sollten sie nur mit der eigenen Frau Sex haben und das auch nur, um Kinder zu zeugen. Ich habe eins. Aber in der Orthodoxie gilt, dass Frauen immer schwanger sein sollen und dafür gemacht sind. Sie müssen schwanger werden und wenn das Kind da ist, wieder. So right. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. We have a lot of girls at the parties, which I used to have something with. Auf den Partys gibt es viele Mädchen, mit denen ich normalerweise was habe. Man, why could I not be in Lisa's place and have a? Und die schauen mich an und sie denken, warum kann ich nicht an Lisas Stelle sein und mit ihm eine Familie haben? You can see this, and it's not because I'm such a super cool guy or something. Das ist nicht, weil ich so ein super cooler Typ bin oder sowas. Es ist, weil sie sehr einsame Menschen sind und nach jemandem suchen. Und besonders in den Clubs finden sie nur Typen, die sie benutzen für ein paar Nächte und sie dann wieder fallen lassen. Und das ist ja im Wesentlichen das, was ich auch gemacht habe. Russland ist das größte Land der Erde und Moskau ist die Hauptstadt. Und wenn du nach Nizhny Novgorod gehst, it's not so far. Und wenn du nach Nizhny Novgorod gehst, das ist gar nicht weit weg, oder Orte, die weiter weg sind. It's countryside with babushkas and where people has nothing. Da siehst du eine unglaublich andere Welt. Das ist das Land mit Babushkas, wo die Leute nichts haben. And for them even some shoes like cool sneakers, they look on you and they're like, oh, wow. Für die sind sogar Schuhe toll, wie coole Sneakers. Die schauen an dir runter und sagen, oh wow, was hast du da? Die müssen nicht mal teuer sein. Im Fernsehen sehen sie, wie das Leben zum Beispiel in Moskau ist. Und das wollen sie auch. Und deshalb haben sie reiche Typen. Sponsors and some other. Vielleicht Sponsoren. It is one of the ways to stay. And for some women it is normal to to have a sponsor or they got brilliance or some cars. Und für einige Frauen ist es normal, einen Sponsor zu haben. Sie bekommen ihre Brillanten oder Autos. But I cannot say that it is so Russian. Aber ich kann nicht sagen, dass das typisch russisch ist. Hallo zusammen, ich heiße Jekaterina Ljubimova. Lubov heißt Liebe. Und dieses Video heute ist den Techniken des Oralsex gewidmet. In diesem Video, meine lieben Mädels und Jungs, zeigen wir Techniken, die jedem die Schamesröte ins Gesicht treiben. Deshalb ist oben rechts die Altersbegrenzung plus 18 eingeblendet. Das Trainingszentrum Sex RF. RF steht für Russische Föderation. Sie geben keine Interviews, aber sie würden gern Werbung machen im deutschen Radio. Im Internet gibt es aber ein Video. Auf einem Tisch eine Menge Dildos. Geriffelte, gebogene, in Penisform mit Eichel, schwungvoll abgerundet, schwarz, rot, transparent, mit Glitzer, mit Beulen. Zwei Frauen in Cocktailkleidchen beugen sich über den Tisch. Sie haben Larven über die Augen gezogen. Ich verrate euch noch ein Geheimnis, damit es gut klappt und ihr euch wohlfühlt. Ihr müsst immer an eine Regel denken. Die Linie zwischen dem Kinn und der Kehle muss gestreckt sein. Zeig mal. Ihr müsst darauf achten, dass die Eichel in den Hals kommt, nicht ins Gehirn. Nun beugen die Frauen sich runter und fast vollständig verschwindet der Dildo in ihrem Mund. Jetzt sei mal stolz auf dich. Super. Ganz runter und dann beim Lutschen die Eier lecken. Erneut stülpt die Frau ihren Mund über das gesamte Gummidildo. Vielen Mädchen hilft es, mit dem Kopf zu kreisen, weil sie dann den Brechreiz überwinden. Sex ist in erster Linie eine Kunst. Und die Frau im Bett soll sowohl eine Schauspielerin und eine Regisseurin sein, um alle Fantasien ihres Partners Wirklichkeit werden zu lassen. Heißt es auf der Website. Wenn ihr in 2 Minuten fertig werden wollt, um zu schlafen, dann ist das hier die ideale Technik, denn sie basiert auf dem Rhythmus des Körpers. Ihr müsst kreisförmige Bewegungen mit der Hand machen. 1, 2, 3, 4 und tief in den Rachen. Erneut verschwindet das Penisimitat tief in ihrem Mund. Es ist sehr wichtig, Blickkontakt zu halten, denn die meisten Männer sind visuelle Wesen. Oralsex ohne das visuelle Moment ist kein Oralsex. Und Mädels, macht keine Rauf- und Runterbewegung. Das ist erstens banal, zweitens nicht mehr modern und drittens kann ein Mann einfache Rauf- und Runterbewegungen schon mit 15 Jahren selbst zustande bringen oder mit 14, 16 oder 17. Jeder hat sein Alter. Deine Aufgabe ist, kreisförmige Bewegungen zu machen. Denn das kann ein Mann nicht selbst machen. Oder es wäre zumindest seltsam. So ein Video gibt es auch über Analsex. Ich heiße Jekaterina Ljubimova und hab euch lieb. Tschüss, tschüss. С этого года вводим нормативы для половой жизни. Раз в квартал. Все. Von diesem Jahr an führen wir Normen für das Geschlechtsleben ein. Einmal im Vierteljahr. Das reicht. Wladimir Zhirinovsky, Vorsitzender der rechtspopulistischen liberaldemokratischen Partei Russlands, nach einer Parlamentsdebatte gegenüber Journalisten. Unter dem Einfluss von Pornografie, Pornokassetten und verschiedene Filme, frivolne, und im jungen Поколения вырабатывается, так сказать, норма, чем больше, тем лучше. Unter dem Einfluss der Pornografie, der Pornokassetten, all der frivolen Filme entwickelt die junge Generation die Norm: je öfter, desto besser. Ich sage, чем реже, тем лучше. Je seltener, desto besser. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Und nur dann, wenn beide Sympathie empfinden. Standard, раз в квартал, 4 раза в год достаточно. Standard, einmal im Quartal, 4-mal im Jahr reicht. Anfrage an Radio Jerewan. Stimmt es, dass Sexbücher bei uns verboten sind? Die sind nicht verboten. Es gibt keine. Я читала в новостях, что в некоторых регионах запрещены книги о сексуальном образовании, но это не везде так. Ich habe in den Nachrichten gelesen, dass in manchen Regionen Russlands Bücher über Sexualaufklärung verboten wurden. Dass es bei uns Aufklärungsunterricht gab, lag an der Schule und unserer Lehrerin. Der Unterricht war freiwillig und das Fach hieß Gründe der Familienplanung. Aber im Grunde ging es um alles, was mit Sex zu tun hat. Xenia, Jahrgang 1984, Schriftstellerin. Lebt in einem WG-Zimmer. Там рассказывали самые обычные, простые вещи, которые просто нужно знать каждому человеку, начиная от контрацепции. Es ging um Grundsatzwissen, zum Beispiel um die Verhütung. Wir haben geübt, Kondome auf künstliche Penisse zu rollen. Es ging um den ersten Sex, dass beide dazu bereit sein müssen, dass es keinen Zwang gibt. Alles, was man mit 15 wissen möchte und muss. Они реагировали по-разному. Один раз, я училась тогда в 10 классе, наш директор школы пригласила на линейку 1 сентября православного священника. Die Leute haben unterschiedlich reagiert. Einmal hat unser Direktor zum 1. September einen orthodoxen Priester eingeladen. Der 1. September ist der erste Schultag. И сначала он начал какую-то речь, и вдруг в середине все просто обалдели. Он начал говорить о том, что у нас в школе есть бесовский предмет. Und hat eine Rede gehalten und plötzlich mittendrin hat gesagt, dass es bei uns in der Schule so ein unsittliches Fach gibt. Что нас учат какому-то разврату и греху, и он имел в виду этот предмет основы планирования семьи. Sprach vom Teufel und dass Kindern Unsittliches beigebracht wird. Мы там вокруг стояли на линейке десятиклассники, одиннадцатиклассники, и это была наша любимая учительница. И все были просто в шоке, все смотрели в недоумении на этого священника. Und wir alle aus der 10. und 11. Klasse standen bloß da, denn das war unsere Lieblingslehrerin. Wir standen alle da und wunderten uns über diesen orthodoxen Priester. Нельзя спокойно рассуждать о безопасном сексе, о контрацепции, то Wenn man nicht offen über Sex und Verhütungsmittel sprechen kann, dann führt es auch dazu, dass es viele Abtreibungen gibt. In der Sowjetunion war die Anzahl der Abtreibungen sehr hoch, weil Abtreibung das den Frauen zugänglichste Verhütungsmittel war. Auf eine Geburt kamen 4 Abtreibungen. Teils beim Arzt, teils auf Küchentischen. Половое воспитание должно идти именно через любовь. In der sexuellen Erziehung muss es um Liebe gehen, um Achtung und nicht um Physiologie. Versuche sogenannter sexueller Aufklärung, bei der erklärt wird, so passiert der Kontakt, so passiert die Befruchtung, um das zu vermeiden, muss man das und das machen. Das ist die falsche Art der Vermittlung. Das ist einfach zu viel. Das traumatisiert das Kind. Deshalb waren wir dagegen, so ein Unterrichtsfach einzuführen. Pavel Astachow, Jahrgang 1966, Kinderschutzbeauftragter von Präsident Putin, Familienvater. Vorbildlich. Лучшие, знаете, я в свое время сказал, лучшие уроки полового воспитания – это русская литература. Die beste sexuelle Erziehung ist die russische Literatur. Толстой, Чехов, Достоевский. Großes Büro, apathische Vorzimmerdame. 1991 schloss die Geheimdiensthochschule ab. Von Haus aus ist prominenten Anwalt. Er wollte damals unbedingt den irakischen Diktator Saddam Hussein verteidigen. Außerdem hatte er eine Gerichtsshow im Fernsehen, in der er auch den Richter gespielt hat. Задача родителей ребенка своего беречь как можно дольше и допустимым считать только такие отношения именно по большой любви. Die Aufgabe der Eltern ist es, ihr Kind so lange wie möglich zu schützen und nur Beziehungen zuzulassen, die mit großer Liebe verbunden sind. Insgesamt finde ich, dass ein frühes Geschlechtsleben nur zu einem Niedergang der Persönlichkeit führt, weil das unausweichlich mit Tragödien verbunden ist. Es gibt in dem Alter keine Ehe, keine Familie. Es kann in dem Alter keine Kinder als Frucht des Liebesaktes geben. Und wenn doch, dann ist das eine Tragödie. Максимально. И я за своих детей отвечаю. Я знаю, что до совершеннолетия они, в общем-то, в эти отношения не вступали. Natürlich muss man sich bis zur Volljährigkeit enthalten. Und ich lege für meine Kinder die Hand ins Feuer. Ich weiß, dass sie bis zur Volljährigkeit keine Beziehungen hatten. Так и я. Genauso wie ich. Die Metro macht mich sexuell überhaupt nicht an, wahrscheinlich weil sie zu laut ist. Das ist für mich schmutziger als in Toiletten. Besonders auf der Ringlinie. Wenn ich an dich denke, wird mein Blick schutzlos habgierig. Und die Mädchen in der Metro beginnen mich so seltsam anzuschauen. Kirill Medvedev, wenn ich an dich denke. So auch jetzt. Ich wechsle heimlich Blicke mit einem rothaarigen Mädchen in grauen Stiefeln gegenüber. Ich schaffe es, in Gedanken mit ihr zu reden. Sie zu küssen und sie zu ficken, mich mit ihr zu streiten und zu versöhnen. Noch einmal zu streiten und einander bereits endgültig zu hassen. Genau in dem Moment, als sie aussteigt, kann man sich eine Zeit lang entspannen und sich in Ruhe mit Kunst beschäftigen, großem Business oder politischem Kampf. Меня не возбуждает классическое искусство. Поэтому метро мне не кажется сексуальным, потому что оно строилось как музей. Vielleicht macht mich die Metro auch nicht an, weil es wie ein Museum ist. Но целоваться в метро – это очень важная часть жизни молодых людей. Aber küssen in der Metro ist für das Leben junger Leute sehr wichtig. И я очень хорошо до сих пор помню эскалатор на Белорусской. Наверное, самый длинный эскалатор в Москве. Ich erinnere mich immer noch sehr gut an die Rolltreppe an der Station Белорусская. Das ist vielleicht die längste Rolltreppe in der Moskauer Metro. Auf der Rolltreppe. Auf der Rolltreppe? Stufe um Stufe. Stufe um Stufe. И мы частенько ездили вверх и вниз и целовались на нем по 5-10 раз. Und wir sind oft einfach nur rauf und runter gefahren auf der Rolltreppe und haben uns geküsst. 5-10 Mal. Endlich auf Kusshöhe. Было очень удобно. Sehr bequem. Fahren wir hinauf und wieder hinunter. Und wieder hinauf. Und wieder hinunter. 10 раз. 10 Mal. Hinauf. Und wieder hinunter. И когда мы целовались в начале 2000-х, в метро не было рекламы. Und als wir uns Anfang der 2000er geküsst haben, gab es in der Metro keine Reklame. Поэтому целоваться был единственный способ убить время от начала до конца. Сейчас можно смотреть щиты, рекламу. Küssen war also die einzige Möglichkeit, sich beim Hochfahren mit der Rolltreppe die Zeit zu vertreiben. Heute kann man die Reklame betrachten. Du küsst so gut. Komm, wir fahren noch einmal hinauf. Und wieder hinunter. Es ist sehr schade, dass sich Leute heute so selten in der Metro küssen. Я помню, что, конечно, когда я целовалась в метро, это всегда вызывало кучу негодования. Ну, когда мы целовались в метро, люди всегда кричали: «Прекратите, это ужасно, это позор». Ich erinnere mich, wenn wir uns in der Metro geküsst haben, war es immer ein großer Skandal. Die Leute sagten immer: «Was macht ihr? Das ist schrecklich. Eine Schande. Hört auf». Eine der häufigsten Fragen, die Ausländer stellen, ist: Warum ziehen sich russische Frauen an wie Prostituierte? Russische Frauen haben keinen Schimmer, dass sie wie Prostituierte angezogen sind. Sie glauben, dass das schön ist. High Heels, kurze Röcke, tiefes Dekolleté. Das hört nicht auf in Russland. Das wurde in den 90ern modern, als es erlaubt war. Es gibt eine unkontrollierte Liebe zu High Heels. Anfrage an Radio Jerewan. Sollte ein Mädchen, das nach den Prinzipien der sozialistischen Moral lebt, schon um 8 Uhr ins Bett gehen? Im Prinzip ja. Denn um 10 sollte es zu Hause sein. Alles in Ordnung. Ist genug Platz. Я в это время жил на Украине в маленьком городке. Ну, это после войны. Люди жили очень бедно. Одежда была такая, что трудно было определить, мальчик это или девочка. Все одинаково, вот такие ватники. Nach dem Krieg haben wir in einem kleinen Städtchen in der Ukraine gelebt. Die Leute waren sehr arm. Und ihre Kleidung war so, dass du kaum sehen konntest, ob darin ein Junge oder ein Mädchen steckt. In ihren Wattejacken sahen alle gleich aus. Первый раз исключили за аморальное поведение в четвертом классе. Das erste Mal wurde ich in der 4. Klasse für unmoralisches Verhalten vom Unterricht ausgeschlossen. Da war ich 10,5. Я собирал и записывал частушки, такие, как говорят, неформальная лексика. Меня очень интриговал вот этот мат. Нехорошие слова, особенно в рифму, всякие песенки, частушки и весь мат. Ich hatte Scherzreime gesammelt und aufgeschrieben. Schmutzige Wörter haben mich sehr fasziniert, besonders gereimt, in Versen oder Liedchen. Я все записывал, завел такой блокнотик, бумажки сложил, и мало того, что я записывал, я пытался иллюстрировать. Я рисовал тоже. И подписывался везде. Уже было честолюбие, я автор. Подписывался. Ich habe das alles ordentlich aufgeschrieben, habe die Zettel zu einem kleinen Notizbuch gebündelt und habe dazu gezeichnet und es signiert. Вся школа, все учителя, всех собрали. Это было чрезвычайное происшествие. Die ganze Schule wurde zusammengerufen. Alle Lehrer. Ученик в четвертом классе. Das war ein außergewöhnliches Ereignis, dass es einen Schüler in der 4. Klasse gibt, der all die schlimmen Wörter. Das war wie eine Enzyklopädie. Как порнографические сделал. Und dann noch die pornografischen Zeichnungen. Тогда меня надолго исключили. Damals haben sie mich für lange Zeit von der Schule geworfen. Все тут есть. Мастурбация была прозрачна, жили все очень тесно. Masturbieren war unmöglich. Alle lebten sehr beengt und sahen alles. Das Prinzip Kommunalka. Eine große Wohnung. Die Zimmer sind aufgeteilt. Pro Zimmer. Mindestens eine Familie. Gern mehrere. Durch Vorhänge getrennt. Oder Schränke. Oder sowas. Kein Intimleben. Oder sowas. Nico lebte in einer Kommunalka. Вот, сейчас продолжим. Ich konnte das nie. Entschuldigt die Details. Aber wenn im Zimmer jemand ist, wie kann man da? Ich bin ein emotionaler Mensch. Ich kann nicht still sein. Однажды я получил письмо, маленькую записочку мне сунули. Моя одноклассница, Муся ее звали, она написала мне. Und einmal bekam ich einen Brief, einen kleinen Zettel nur. Eine Mitschülerin, Муся hieß sie, schrieb mir: Если ты еще ни с кем не дружишь, wenn du noch mit niemandem befreundet bist, so hieß das damals. Это называлось дружить, таким красивым пионерским словом. So ein schönes Pionierwort. Если ты ни с кем не дружишь, давай с тобой дружить. Wenn du noch mit niemandem befreundet bist, Муся, lass uns Freunde sein. Написала кровью. Sie schrieb das mit Blut. Я, конечно, сказал, что да, я хочу с ней дружить. Ich sagte natürlich, ja, ich will dein Freund sein. Und das habe ich alles mit Blut geschrieben und unterschrieben. Но в чем считалось, что мы дружим, а в чем заключалась эта дружба, непонятно. Wir galten also als Freunde. Aber worin die Freundschaft bestand, war völlig unklar. Wir hatten keine Rendezvous, nichts. Но была симпатия. Nur Sympathie. Однажды Муся заболела. Einmal wurde Муся krank. И моя мама, она интеллигентный человек, она сказала, ты должен зайти к Мусе. Und meine Mutter, sie war eine intelligente Frau, sagte, du musst zu Муся gehen und sie fragen, wie es ihr geht. Vielleicht hat sie nichts zu essen. Nimm etwas mit. Когда я открыл дверь к Мусе, und als ich die Tür öffnete bei Муся, sah ich ein völlig leeres, schreckliches Zimmer. На полу, в углу на полу лежало все. Und in der Ecke auf dem Boden lag Муся, bis über den Kopf bedeckt mit irgendwelchen alten Decken und Mänteln, eben mit allem, was da war. Sie hatte Fieber. Ich blieb stehen und sagte, hallo, mir geht's schlecht. Ich habe Essen für dich. Ich habe es abgestellt und bin gegangen. Вот. Ich bin nicht einen Schritt hineingegangen. И потом Муся выздоровела, пришла в школу. Dann wurde Муся gesund und kam wieder zur Schule. Nach einer gewissen Zeit rief mich die Direktorin zu sich. А директор школы была такая Полина Петровна Степанковская, такой, ну вот, сталинский иезуит, если можно так сказать. Sie ist Полина Петровна Степанковская, eine stalinistische Jesuitin, wenn man das so sagen kann. Она не кричала, она разговаривала очень тихо. Sie schrie nie. Sie sprach sehr leise. И находила всегда для каждого самое больное место. Und fand immer den wunden Punkt. И вот она меня вызывает. Sie rief mich zu sich. И говорит. Und dann lief das so. Причем ты стоишь в углу, она сидит. Sie sitzt, так, du stehst in der Ecke. Как военный трибунал. Wie ein Kriegstribunal. И говорит. Und sie sagt. Так, Эстис, ты исключаешься из школы за аморальное поведение. Du wirst aus der Schule ausgeschlossen wegen unmoralischen Verhaltens. Das war in der siebten Klasse. Ich war noch keine 14. Unmoralisches Verhalten. Warum? Und auf einmal sagte sie, Муся hat alles gestanden. Ich weiß bis heute nicht, warum. Das war das zweite Mal, dass ich für unmoralisches Verhalten von der Schule flog. Die Familie ist in Russland nicht nur zur Reproduktion da. Es ist der Erhalt des Gedächtnisses des Geschlechts. Wenn Sie wollen, der Erhalt der Unsterblichkeit des Geschlechts. Jelena Misulina, Parlamentsabgeordnete der Partei Gerechtes Russland, im Mai 2013 in einer Debatte. Misulina ist die Autorin eines Gesetzes, das positive oder auch nur neutrale Äußerungen über Homosexualität in der Gegenwart Minderjähriger unter Strafe stellt. Im Gesetz heißt es, Propaganda nicht traditioneller sexueller Beziehungen. In unserer Sprache haben die Worte Rot, Geschlecht, Rodina, Heimat, Narod, Volk, Verwandte eine Wurzel. Aber es ist nicht nur ein morphologisches Glied der russischen Sprache. Es ist das Verständnis der Welt. Eine Idee, die die Gesellschaft vereint. Okay, so Lisa, I'll be back at 4, 5, 6, 7. 7. Never say goodbye, I will always just fuck off. Fuck off. No? Come back sooner. Yes, as soon as I can. Aber kein Sex mehr. Nee. Und mir ist einfach das Risiko viel zu hoch, dass irgendwas schief geht. Wir hatten ja damals nicht viel in der Sowjetunion, im Kommunismus, ne? Und Sex war, hat ja nichts gekostet. Und war einfach Spaß zu haben und so sich ein bisschen zu vergnügen. Und ich glaube, so ticken die Leute auch heute teilweise noch. Und ich habe öfter mal Mädchen mit nach Hause genommen, die waren nur wegen dem Sex bei mir daheim, nicht weil sie irgendwas anderes von mir wollten. In Russland zahlen Männer die Rechnung und die kann gar nicht hoch genug sein. Ich würde sagen, ich habe ungefähr, es könnte vielleicht sogar schon, also mindestens ein Land Rover, wenn nicht sogar ein Porsche versoffen und verhurt in Moskau. Wenn es dir wirklich nur um den Sex geht, kannst du ja auch in billigen Laden gehen und dir da ein Mädel aufreißen. Ich meine, die Qualität der Frauen wird natürlich schon besser, wenn du in den teuren Laden gehst und, ja, ich weiß nicht. Lass uns mal ein Taxi nehmen, weil ich bin ein bisschen spät dran. Das ist ja so ein bisschen auch Arbeit für mich, deswegen bin ich in diesen teuren Läden, weil privat würde ich da nie hingehen. Aber da hast du natürlich dann viele Leute, die da hingehen, die gehen da halt hin, weil sie mitspielen wollen in der Liga von den Oligarchen, von den Milliardären. Und dann zwischendrin stehe ich, der kleine Münchner Bamberger, und reiße aber dann trotzdem noch eine Frau auf. Ist auch geil irgendwie. Здравствуйте. Kita Goro zu Trista. Kram. Club? No, Church. Ah, ja. Also Geld spielt schon eine Rolle. Du musst halt deiner Frau zeigen, dass sie dir was wert ist. Man sagt auch, die Größe oder die, also wenn du in einer Beziehung bist, die Größe der Geschenke müssen angemessen sein zu deiner Liebe und zu deinem Budget. Es muss wehtun. Halt schon Tausende hinlegen oder 800 Euro, so viel du ja leisten kannst irgendwie. Ja? Und wenn du mehr hast, dann noch mehr. Meine Ex, die wollte, dass ich ihr Auto bezahle. Also die hat sich ein Auto gekauft und hat aber nicht, und dann über Raten finanziert und dann war aber irgendwie nicht genug Geld, weil als Ballerina hat sie ja nicht so viel verdient. Und dann haben die Eltern Druck ausgeübt auf sie auch. Kam sie zu mir und meinte, es ging über Wochen. Ich bin kein richtiger Mann und ich bin eine Memme und eine Lusche und ein richtiger Mann, der zahlt seiner Frau sowas und hat mich auch richtig fertig gemacht. Ich habe schon immer gedacht, New York ist Sodom und Gomorra und Moskau ist tausendmal schlimmer. Moskau ist die Hölle. Das ist der Sündenpfuhl, wirklich die Hölle. Also das ist ganz, ganz tief unten, das Feuer. Aber das ist eine kleine Gruppe nur, ne? Ich meine, die meisten hier leben ja relativ grau und unsichtbar vor sich hin. Die Leute, die wirklich Party machen und die so viel Geld haben, dass sie in die Clubs gehen können, das sind vielleicht 5000 insgesamt. Tam. Und das ist aber schon. Jetzt passiert aber wohl scheu. Anfrage an Radio Jerewan. War Tschaikowski schwul? Im Prinzip ja. Aber wir lieben ihn nicht nur deswegen. Schwule sind auch Menschen. Ist das keine Propaganda? Ich meine ja. Aber wie die Gutachter das sehen, weiß ich nicht. Jelena Misulina, Parlamentsabgeordnete der Partei Gerechtes Russland in einer Fernseh-Talkshow im Sommer 2013. Und in einer anderen. А что такое однополые браки? Вот мы еще посмотрим, будут ли французы счастливее после легализации однополых браков и будет ли у них такой высокий индекс рождаемости на одну женщину, как сегодня? У них очень высокий. Was ist denn die gleichgeschlechtliche Ehe? Warten wir doch mal ab, ob die Franzosen glücklicher werden nach der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe und ob die Geburtenrate so hoch bleibt. Der russische Gesetzgeber reduziert Homosexualität auf Sex. Eine besondere Spielart, die den Volkskörper schwächt, weil Homosexuelle sich nicht fortpflanzen. У России сегодня, которая сейчас становится на позицию такую патриархальную, консервативную. Russland vertritt heute patriarchalische Ansichten, konservative. Понятно, не сжигать на кострах, не наше это дело. Natürlich soll man niemanden mehr auf dem Scheiterhaufen verbrennen, auch keine Schwulen. Aber andererseits darf man auch keine aggressive Propaganda zulassen. Man muss eine Balance suchen. So sieht es das Gesetz vor. Als ob man jemanden zum Schwulsein überreden könnte. Jeder Mensch entscheidet selbst, was er wird. Heterosexuell, homosexuell. Denn einige entscheiden sich ja auch zum Asketentum. Das ist die persönliche Wahl jedes Menschen. Als moderner Mensch weiß ich, dass ich mich da nicht einmischen kann. Homosexueller Sex ist in Russland nicht strafbar. In der Sowjetunion wurden zigtausende, meist Männer, verurteilt und deportiert. Seit 1999 gilt Homosexualität in Russland nicht mehr als Geisteskrankheit. Я думаю, сегодня есть возможность обратиться к более тонким специалистам, прежде всего, наверное, к психологу. Sollte so etwas passieren, gibt es heute die Möglichkeit, zu einem Spezialisten zu gehen, zu einem Psychologen, nicht zum Arzt. Потому что все-таки я сейчас не отправляю к врачу, да? Потому что был период, когда это считалось аномалией. Es gab eine Zeit, in der Homosexualität als anormal galt und die Leute zum Psychiater geschickt wurden. An einen Psychologen kann sich heute jeder wenden. Weil Sex und alles, was damit verbunden ist, ein Tabuthema ist, kann man nicht mehr in Ruhe über Homosexualität sprechen. Das Gesetz, das die Propaganda von Homosexualität verbietet, betrifft nur Kinder und aggressive Formen der Informationsverbreitung. Wenn es um die Privatsphäre der Menschen geht, mischt sich da niemand ein. Sobald aber jemand sagt, nur so ist es richtig, schaut mal, so muss es sein, dann ist es Propaganda. Es gibt einen großen Gegensatz, wie in der viktorianischen Gesellschaft. Es gibt diese strengen Moralvorstellungen und man darf über ganz natürliche Dinge nicht laut reden, beziehungsweise die Leute wissen nicht, wie das geht. Auf der anderen Seite ist die ganze Werbung von Sex durchzogen. Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft einfach offener wäre. При том, что вы меньшинство, вы должны быть защищены с одной стороны, но с другой стороны в вопросах устройства мира надо подчиняться большинству. Minderheiten müssen geschützt sein, aber in Fragen, wie die Welt gebaut ist, müssen sie sich der Mehrheit unterordnen. Das ist Demokratie. Das ist meine Position als Jurist. Ich denke, Kleidung ist nicht sexy. Sexy ist nichts anzuhaben. Ich war 27, wahrscheinlich 2005. 28. Das war sehr spät. Ich weiß nicht, warum ich nicht früher ausgezogen bin. Ich hatte nicht genug Geld und nicht genug Courage, das zu tun. Ich lebe jetzt mit meinem Mann bei seiner Mutter. Sie ist 75 Jahre alt. Und ich hatte nicht einen Konflikt mit ihr. Meine ganze Teenagerzeit war ein Kampf und Leiden, weil ich keine Privatsphäre hatte. Для меня самым сложным было привести своего сексуального партнера в дом. Für mich war es das härteste Tabu, meinen Sexualpartner mit nach Hause zu bringen und dort Sex zu haben, während meine Eltern im Nachbarzimmer waren. Es endete furchtbar. У нас нету замков на дверях в квартире, и когда мы приехали с моим бойфрендом, мы просто приставили стул и что-то тяжелое к двери. Я написала записку, что я не одна, у меня мальчик. In unserer Wohnung gibt es keine Schlösser an den Türen. Und als ich mit meinem Freund kam, haben wir einfach einen Stuhl genommen, um die Tür zu verriegeln. Ich habe einen Zettel an die Tür geklebt. Ich bin nicht allein, ich bin mit einem Jungen zusammen. Meine Mama она не решилась зайти, она ходила под дверью и кричала что-то, что это за безобразие, как вы себя ведете. Meine Mutter konnte nicht reinkommen. Sie stand vor der Zimmertür und schrie: Was für eine Schande, was tust du, wie kannst du nur? Anfrage an Radio Jerewan. Am vergangenen Samstag wurde meine Frau auf einer Party als Nutte bezeichnet. Was kann ich dagegen tun? Meiden Sie Gesellschaften, in denen man Ihre Frau gut kennt. Ich war mit Mädchen im Club, haben rumgeknutscht, sind in einen anderen Club gegangen, da in die VIP-Zone, und dann setze ich mich auf die Couch und sie hebt ihren Rock hoch und macht mir die Hose auf und setzt sich auf mich drauf, ohne Kondom. Ja, und da bist du dann, und die habe ich gerade im Club kennengelernt. Ich habe mir nie was geholt, also keine einzige Krankheit, keine, entweder ich hatte Glück oder es ist halt wirklich nicht so schlimm, ich weiß es nicht. Also im Imperial Lounge, das war so ein Club, da musstest du 60.000 Rubel, das sind so 1.800 Euro sowas, musstest du zahlen für so einen Tisch, Minimum. Denn unter dem Tisch war so ein Privatraum mit einer Couch. Da konntest du dann koksen oder konntest du Sex haben oder machen, was du wolltest. Ne? Da für vier Leute hattest du da Platz. Das ist normal. Ich habe auch in der Bar schon gefickt. Und dann, es war witzig, weil dann war mir das doch irgendwie zu blöd und dann bin ich auf die Toilette gegangen mit ihr. Und dann kam die Freundin hinterher und wollte sie beschützen. Weil die sind ja immer im Doppelpack unterwegs. Die musst du ja schauen, dass du irgendwie unterwegs irgendwie was kriegst. Also du hast einen Freund dabei, der sich um die Freundin kümmert. It's a radio. It makes a documentary about Russian sex. About Russian sex, right now. Right here. Yeah. Check the toilet, please. I'm serious. Yeah, really? Follow me. Okay. Was ist denn? It's Hotel. It's ready for sex. It's Hotel. It's Hotel. Yes. Nice. Das ist relativ ruhig, dass keiner reinkommt und stört. Wie oft hattest du Sex auf dem Klo? Auf dem Klo auch, weiß ich nicht mehr. Also oft. So oft, dass ich es nicht mehr weiß. Wirklich. Also das ist im Club, ja, hier sind alles Unisex-Toiletten und es ist so einfach. Du nimmst ein Mädchen, wenn du nicht nach Hause gehen willst oder wenn es mal schnell gehen muss, ja, beide betrunken, gehst du aufs Klo. Toiletten sind auch der Ort für Koks, wenn wir schon mal auf dem Klo sind. Ja, ja, sicher. Wie viel Geheimdienst ist im Nachtleben? Sehr viel. Also früher war das alles Mafia, heute ist es hauptsächlich Geheimdienst. Kann man auch gut vorstellen, in manchen Klos gibt es vielleicht auch Kameras, können Sie zuschauen. Also ich weiß, in der Swingerszene zum Beispiel habe ich auch Geheimdienstleute getroffen, aber die waren privat da. Aber ist auch dann ganz nett, wenn du mit so einem Oberst vom Geheimdienst dann da am Tisch sitzt, nack ich mit dem Handtuch um und das war's und dich da ein bisschen unterhältst, einen Podcast-Host mit ihm. Das sieht eh komisch aus, wenn wir jetzt weiter aus dem Klo kommen hier. Anfrage an Radio Jerewan. Ich bin nach Georgien gefahren. Mein Sohn ist unterwegs mit seinem Mädchen zurückgeblieben. Nun bin ich in großer Sorge. Was werden die beiden wohl machen? Vermutlich nachkommen. Ну, вообще вот эта привычка скрывать и скрываться, она очень плохо отражается, конечно, на человеке. Das Sexualleben zu verstecken führt zu Psychosen. Das ist eine Psychokrankheit der Gesellschaft. Настоящее психическое заболевание, но только в масштабах общества. А все-таки Господь Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. Aber trotz allem, Gott hat gesagt: seid fruchtbar und mehret euch. Sie hörten Sex in Russland zwischen Brüderie und Porno. Feature von Thomas Franke. Es sprachen Ines Burdo, Matthias Horn, Nicole Janze, Tilma Kuhn, Uwe Preuß und Ilka Teichmüller. Regie: der Autor. Redaktion: Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014.